Wenn wir also in den Osten vorstießen und noch vorstoßen, so nicht aus rein theoretischen Erwägungen, nicht um Europa nur zu retten. Wenn es nur um Europa ginge, so würden wir Europa seine Rettung gerne selbst anvertrauen. Sondern darüber hinaus auch um unseren Lebensraum auszuweiten. Denn wir sind überzeugt, das, was wir besitzen, wollen wir nicht mehr rausgeben. Koste es, was es wolle, das muss jetzt gelöst werden. Jetzt wollen wir die Weizenfelder am Don und Kuban besitzen und wollen damit die Hand auf den Brotbeutel Europas haben. Wir wollen jetzt die Ölquellen und die Eisen- und Kohlen- und Manganlager besitzen. Wir wollen uns einen kolonialen Besitz auf eigenem europäischem Raum beschaffen. Und das ist unser begrenztes Ziel. Und für dieses Ziel opfern wir unsere Soldaten.